Herzlich willkommen beim Greifenklaue Podcast, der einzige Podcast, auf den auch Gorion stolz wäre. Heute geht es um den 8. Winter-OPC und die Preisverteilung. Ja. Heute mit Christophorus mal wieder. Und Greifenklaue. Ja, der 8. Winter-OPC liegt hinter uns und eigentlich sind noch die Preise zu verteilen, die klassischerweise im Podcast verlost werden. Mhm. So, dabei stellen wir Preise und Module ein wenig vor. Und ja, es gab ja schon die Auswertung. Pünktlich zum Gratis-Rollenspieltag haben wir es wieder geschafft, dass man den ganzen Kram runterladen kann und sich die über 40 sind es, ich glaube nicht ganz 50 Sachen quasi spielen kann. Ja. Ja. Ich glaube, der Podcast hätte auch durchaus schon früher produziert werden können, aber Corona machte uns da ja Corona gerne war, mal den war nicht ganz Strich durch leicht, die das stimmt. Und ja, ich hatte eine E-Mail, wollte auch so nicht zurückkommen, das hätten wir auch schon 2 Wochen vorher fertig sein können, aber wie das eben so ist manchmal, hat ist ja nicht jeder ständig zu Hause. Keine Ahnung. Nicht? Ja, erstmal ganz kurz zum Juror-Prozess. Weißt du eigentlich genau, wie das funktioniert, dass quasi jemand gewinnt und jemand nicht gewinnt? Ja, es werden Punkte verteilt. Durch die Jury. Nee, durch den Jury. Tatsächlich nicht. Die Punkte werden durch mich verteilt. Die Jury macht im Prinzip, es kommt immer ein bisschen darauf an, wie viel Einsendungen es gibt, eine Top-Platzierung. In dem Fall war es eine Top 6, weil es so 15 Beiträge sind und dann ja, ist es meistens so ideal, so eine Top von etwas unter der Hälfte zu machen, um auf die Gewinner zu kommen, weil es ja es ist quasi schon so, dass diese Top 6, dass da dann so, sag ich mal, bis zu ungefähr 10 Abenteuer enthalten sind. Also gerade auf den letzten Plätzen gibt es dann halt auch ein paar, der eine findet das besser, der andere das. Das ist ja auch Geschmackssache. Soll es ja auch in unserem Fall ausdrücklich auch mit reinspielen, der eigene Geschmack. Deswegen suchen wir unterschiedliche Juroren aus, die halt unterschiedliche Geschmäcker haben. Beziehungsweise ich behaupte mal, der spielt halt immer mit rein, auch wenn man es ja, nicht bewusst will. Und ja, aus dieser Top 6 mache ich dann quasi so eine Formel-1-Wertung. Erster Platz kriegt 10 Punkte, zweite 7, genau. Dritte 5 und so weiter. Und zähle die zusammen. Und ja, tatsächlich hat sogar der in der Kategorie Cyberrunner der erste Platz 30 Punkte gekriegt. Das heißt, war bei allen dreien Juroren auf dem ersten Platz. Also das ist ja fast nicht möglich, aber in dem Fall war es so. Du siehst es, es ist möglich. Ja. Nicht nur mit dir ist alles möglich, auch mit unseren Juroren. Ja. Genau, wer war das denn dieses Jahr? Und zwar, das ist ja teilweise ein recht anstrengendes Werk. Wir hatten auch schon mal bis zu 80 Werke, die man sich halt innerhalb von einem Monat durchlesen muss und was weiß ich, ein Top-10-Ranking machen muss. Früher hatten wir noch dann bitte zu jedem der Top 10 noch einen Kommentar dazu. Ja, kann man sich streiten. Wir haben es dieses Jahr weggelassen, weil da kam nie Feedback drauf. Dieses Jahr war zum ersten Mal Feedback drauf. Ja, könnte man nicht, aber ja, gut. Also, wie man es macht. Macht man es falsch. Macht man es falsch. Wir haben auf jeden Fall Philipp und Lea vom Nerding Trash Talk gebeten, also dem Podcast. Oder Philipp kennt man natürlich auch von Nerds gegen Stefan. Oder auch vom Preis, den goldenen Stefan, der ja jetzt... Wie heißt der jetzt? Pen and Paper Award. Das ist übrigens mein Laptop. Abgestürzt. Pemp, ja. Ja, irgendwie so heißt Pemp, er doch. Pemp Award. Genau. Hatten wir auch schon mal die Ehre, da Juroren oder die Preis, also die, ja. Das Ranking aus Podcasten zu dürfen. Ja, daher kennt man die beiden. Und im Talk, Trash Talk, hört man ja schon, dass sie auch einen relativ unterschiedlichen Geschmack haben. Lea, klassische Stimmungsspielerin. DSA, Fate etc. Philipp ist, glaube ich, ja der kompetitive Spieler, der, mit dem würde ich, glaube ich, gut klarkommen. Kennt viele Sachen durch seine Rezis. Ja, und dann haben wir noch Jörg Köster dafür gewinnen können. Der hat ja Seelenfinger geschrieben fürs Fate-System. Und ja, dann gab es natürlich noch ein Problem, was ich nicht bedacht habe. Und zwar hatte ich als eine Kategorie, hatten wir ja Herbst. Und zwar kam mir die Idee, weil halt Philipp Herbstlande geschrieben hat und ich das auch gerade rezensiert hatte. Und wir ja eh schon mal Winter hatten wir als Jahreszeit, Frühling hatten wir als Jahreszeit, Silvester sozusagen als Teiljahreszeit. Dachte ich, wäre es eigentlich mal Zeit für Herbst. Und natürlich hat auch jemand was eingesendet für Herbstlande, was natürlich auch gut ist, dass jemand da was eingesendet hat. Aber es bringt natürlich den guten Philipp in einen Konflikt. Und wäre was für Seelenfänger eingesendet worden, hätte das natürlich auch Jörg in Konflikt gebracht, so dass wir noch zwei Notjuroren haben vom letzten Jahr, nämlich Konstantin aka Blackeratz, der Überlebende, der letzte Überlebende von Star Slayers. Nein, also mittlerweile darf ich offiziell sagen, also mal ein bisschen schwierig, wenn man irgendwo eingebunden ist und so, und dann, oh, sprich nicht drüber. Also jedenfalls habe ich darf ich mittlerweile mitteilen, dass halt Blackeratz als Hauptredakteur an einer Star Slayers Version arbeitet, an einer abschließenden Version, die in jetzt ungefähr anderthalb Jahren fertig werden soll. Und ja, da sind wir sehr gespannt drauf. Genau, da bin ich auch ein bisschen mit. Mhm. Und wir versuchen halt die letzten Lücken, die da noch bestehen, auszubügeln. Na, es ist aber doch schwieriger, als man das so denkt. Ja, gut, also jedenfalls hat er einige Erfahrungen mit Star Slayers und außerdem noch Agonira, die mit mir lange Jahre die Slay zusammen gemacht hat und die sie ja auch noch weitermacht. Genau. So, der erste Platz oder die ersten Plätze durften sich aussuchen, was sie gewinnen. Fangen wir erstmal mit an, wer auf den ersten Plätzen liegt, und zwar in der Kategorie Cyberrunner. Wir haben es gerade schon gesagt, 30 Punkte von maximal möglichen 30 Punkten geschafft, und zwar sehr, sehr schwierig zu erreichen in 30 Punkten. When the Chips Are Down von F. Lederer, von F. Leder und P. Limborger, die haben ein kleines Autorenteam gebildet, sind zum ersten Mal übrigens dabei, also auch Neulinge können gewinnen. Und dann gleich komplett. Und haben da ein eigenständiges Erzählrollenspiel eingereicht. Abgegrast. Genau, das hast du auch einmal vorliegen? Ja, habe ich hier. Genau. Ja, das liegt in dem Dokument einmal als Original vor und einmal in druckfreundlich. Ja. Genau, also im Prinzip Erzählspiel, das komplett so ohne Abenteuer, also ohne vorgefertigtes Abenteuer auskommt. Im Prinzip würfelt man sich so ein paar Sachen zusammen. Genau. Und der Spielleiter ist dann quasi daraus angehalten. Kennt man vielleicht so ein bisschen von Beyond the Wall, das ist ja so ein ähnliches Prinzip zumindest. Da ist der Spielleiter angehalten, sich entsprechend da was auszudenken. Und hier steht auch geschrieben, dass mehr als eine Karteikarte und ein Stift und halt Würfel braucht man nicht, man kann dann sofort loslegen. Ohne Vorbereitungszeit. Also sehr einfaches Spiel. Trotzdem haben wir bei Charakterausstellung immerhin eine W36-Tabelle, sodass wir 36 verschiedene Charaktere-Typen haben. Was weiß ich, Killer, Rebell, Beta-Klon, KI, Cyborg. Also typische Cyber-Klassen, sage ich mal, mit denen man was anfangen kann. Eine kurze Missionserstellung mit 6 Fragen. Ich würde es am ehesten noch mit Fate vergleichen, weil man auch gerne Karteikarten benutzt. Mhm. Genau, und wir haben auch eine Plot-Tabelle, auch als W36-Tabelle, wo man halt Plot-Elemente auswürfeln kann. Ich glaube, das Ganze ist ein einfaches W6-System, mit dem man... Genau. Man würfelt gegen seine Cyberchips, genau. Man hat irgendwie jeder 5 Marker am Anfang. Und würfelt man kleiner, ist die Probe bestanden. Würfelt man gleich, wird uns gut bestanden. Würfelt man größer, wäre die Probe gescheitert. Also stimmt, und die ein Chip brennt weg. Genau. Genau, so hat man eine kleine Mini-Mechanik, die völlig ausreicht für so ein Ein-Seiten-Rollenspiel. Darf man ja nicht vergessen. Es ist halt eine Seite groß. Kann man. Ja, ne klar, aber es ist ja dafür ist es schon echt intelligent gelöst. Ne? Also ja. Allein die Missions-, also die Abenteuer-Erstellung, sind halt 6 Punkte vorgegeben. Also, was wollen wir machen? Wer kommt einem in die Quere vielleicht? Und entsprechend diese Punkte werden also dann einem der Mitspieler zugelost. Der muss sich entsprechend was aufschreiben. Und dann wird halt zusammen geguckt, was bei rauskommt dann später. Genau. Also und dann wird daraus quasi das Abenteuer gestrickt. Also schon, ist schon sehr, sehr cool. Ja, also ich denke, hat nicht so unrecht. Gut, ich meine, wer hier gewinnt, hat eh nicht so unrecht gewonnen, aber das hätte ich, glaube ich, auch weit vorne gesehen. So, und wenn wir das schon besprechen, gehen wir noch zum Sieger der Kategorie Herbst, weil das ebenfalls dasselbe Autorenteam ist und ein weiteres eigenständiges Erzählrollenspiel geworden ist, nämlich der Heldenherbst. Ebenfalls wieder in 2 Versionen. Genau, wir haben natürlich nur die eine Version bewertet und ich weiß gar nicht, wie die zweite überhaupt den Juroren geschickt habe. Aber ich denke, dachte im Ausdruck, ist es vielleicht ganz gut, beide zu nehmen, wenn man sich schon die Mühe gemacht hat. Übrigens auch sehr cool. Also auf der Seite haben wir, also ich habe ja kein Smartphone, also ich kann nichts damit anfangen, aber du könntest jetzt quasi auf den QR-Code einscannen. Genau, auf der Suche nach Hintergrundmusik. Also genau. Das ist natürlich eine extrem intelligente Einbringung von. Man hat es gedruckt auf der Seite, hat aber dahinter noch viel, viel mehr Content. Ja. Sozusagen. Also ich würde es nicht als Umgehung unserer Ein-Seiten-Sperre sehen, sondern das ist wirklich. Nee, das ist in der Tat schlau gelöst. Also ist ja bei When the Chips Are Down, ist ja auch so ein QR-Code mit drauf. Ja. Schon sehr intelligent gelöst. Bei When the Chips Are Down, ja doch da unten. Ach, ja, auch Musik, ja, tatsächlich. Stimmt, habe ich erst gar nicht gesehen, aber hast natürlich recht. Es gab in einem Jahr. Hatte der Sieger das so gemacht, dass er quasi ein mehrlagiges PDF gemacht hat. Auch sehr sinnig verwendet, nämlich mit quasi hat der, was war denn das? Ich weiß nicht mehr genau, was das Thema war. Jedenfalls hat er eine Eisenbahn eingereicht. Und zwar so eine Palpige mit Geschützen und so weiter und so weiter. Mhm. Jedenfalls hast du einmal sozusagen mit kompletten Aufbau und dann konntest du halt quasi den Aufbau runternehmen in der Mehrlagigkeit und hast da drunter halt die Sitze und so weiter gesehen. Das war natürlich auch eine sehr gute Idee. Ja. Muss ich sagen, wir mussten das anschließend fürs nächste Jahr halt so definieren, dass man das nicht mehr mehrlagig macht, weil du kannst ja theoretisch auch denn in seiner Mehrlagigkeit verschiedene Texte unterbringen oder so. Ja. Und ja. Halt beim Ausdrucken macht's halt, kann man's halt, macht halt auch wenig Spaß, sag ich mal. Ja, nur um das mal erwähnt zu haben. Also diesen QR-Code finde ich jedenfalls eine ziemlich coole Idee, um noch so tut, was weiß ich, auch wenn man eine Karte oder so noch in groß draufbringen möchte oder so. Und die ich direkt drucken möchte. Ja. Ja, genau. Ansonsten geht es, glaube ich, um den Heldenherbst. Also quasi ehemalige Abenteurer, die sich an ihre Heldentaten erinnern. Genau. Und wir haben erneut W36-Tabellen. Beziehungsweise auch eine W18-Tabelle für die Helden, die es gibt. Schurke, Assassine, Mönch, Magier, alle möglichen klassischen Heldentypen, gekreuzt mit einer W6-Tabelle von verschiedenen Rassen. Und dann bei Erinnerungstabellen haben wir halt W36 Orte, Widersacher und Schätze. Und ja, rein theoretisch, wenn wir jetzt hier ein OSR-Spiel spielen würden, wo wir vielleicht demnächst mal zu drauf sprechen kommen. Die Erinnerungstabelle Schätze kannst du wunderbar natürlich benutzen, auch für andere Sachen. Auf jeden Fall. Einfach schnell ausgehöhlt, um was man da Tolles hat. Ja, erneut ein Erzählspiel, aber wieder sehr klug gelöst. Auch anders als das andere. Also es benutzt nicht irgendwie dieselbe Mechanik, auch wenn es jetzt auch W36 da ja, genau, sind. Der Witz dahinter ist ja, dass sich ja jeder Held im Prinzip kann ja einwerfen, nee, das war anders. Mhm. Kann also andere Erinnerungen einbringen und dann die Würfel quasi vom anderen Spieler wegnehmen. Genau, kann also andere Erinnerungen mit reinwerfen. Echt ein super nettes Konzept. Also da haben sich der Felix Leder und die Patricia Limberger echt mal richtig Gedanken gemacht. Jawohl. So, und unser dritter Gewinner der Kategorie Sport. ist Karl Westerhoff. Also ich verrate euch nicht so viel, wenn ich sage, dass er Klaus heißt. Es geht um Sport und es heißt Pizza. Und es ist war es Azteken? Nee, es war Maya. Aber die Azteken haben es gleich auch gespielt. Quasi ein blutiges Ballspiel. Für die Kategorie Sport natürlich super gemacht. Genau, wir haben 4 Attribute, die auch passend benannt sind. Mit Back, Uxlap, Kick, Mutsch. Das heißt wie Knochen, Atem, Blut und Schatten. Ja, dann kann man noch aztekische Namen auswählen oder Maya-Namen auswählen. Wie Bloodsport, ja. Nee, ich Quatsch, nicht Bloodsport. Blood Bowl. Blood Bowl. So, nicht Bloodsport, das ist ja dann mit Jean-Claude Van Damme. Also die haben so eine Art, im Original so eine Art Basketball gespielt. Teilweise mit Köpfen. Zumindest sagt man das den Azteken nach. Ja gut, das ist beim Dribbeln ein bisschen schlecht. Ja, es waren halt deren Wurfspiel, ne? Aber ja, ich glaube, das ist jetzt hier doch ein bisschen anders noch gemacht. Ja, es werden jedenfalls ein paar Konflikte genannt, in die man das einreihen kann. Es gibt Streitgespräche, ein Teil davon ist ein Beispiel. Und ja, was hat er hier als Inspiration genannt? Powershot Fußball von Pegasus. Ja, ansonsten, der Blog ist Spiel im Kopf. Blogspot.com. Da hat er, glaube ich, das auch schon verliehen oder weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall kommt das dann bestimmt noch, dass er das einzeln nochmal verlinkt und dazu mehr verrät, wie er es gemacht hat. Das ist eigentlich immer recht verlässlich. Ja, es hat schon, ich glaube, sogar 2 Jahre schon mal was gewonnen. Unter anderem auch einen Grafikpreis. Oh ja. Von daher, das macht er eigentlich immer ganz verlässlich, dass er da seine Winter-OPC-Sachen auch nochmal einzeln vorstellt. Durchaus lesenswert. So, die durften sich aussuchen. Und zwar durften sie einen großen Preis und einen kleinen Preis aussuchen. Okay. Ja, danke für die Info. Der kleine Preis heißt bis 20 Euro und der große Preis halt frei zu wählen. So, die beiden, das Autorenteam hat sich Patricia das Expanse Rollenspiel vom Zwernmeister ausgesucht. Oh ja. Der Felix, das habe ich doch die Vornamen genannt. Egal. Das heißt, so habe ich aber auch schon. Aber steht da auch drauf, glaube ich. Ja. So, genau. Die Luxusausgabe vom Schatten des Dämonenfürsten für Felix. Das Conspire RPG. Auch vom Zwernmeister für Felix. Und Aboria das Tischrollenspiel in der mittlerweile 7. Auflage für Patricia. Boy. Ja, ganz kurz dazu noch. Ja, Sphärenmeister, immer sehr großzügig. Ich habe ihn neulich nach knapp 10 Jahren mal wieder persönlich getroffen. Ich habe ihn nicht erkannt und er mich, glaube ich, auch nicht. Aber ich stand gerade beim Heinz-Con. Das war Ach, ehrlich? Die Woche, bevor die Cons alle geschlossen haben. Ach so, stand ich ja, haben wir ihn doch. Nee. Ja, ich stand 15 Minuten hinter dem Stand von Ultima Ratio, dem Science Fiction. Du ausgeholfen hattest da die. Da hatte ich mir ausgeholfen, genau. Ich durfte da im Gegenzug meine Dungeon Slayers Sachen auslegen und habe dann, als er auf Toilette gehen musste, auch nochmal 15 Minuten hinter dem Stand gestanden und tatsächlich auch was verkauft übrigens. Und da kam auch zufällig Roland vorbei und dann hat er so erzählt, ja, ist ja auch Händler. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin ja auch eigentlich Händler. Und dann war, ach, Roland, ja, ist Fernmeister. Und dann haben wir uns an unsere alte Begegnung auf der RPC, ich glaube noch in. Boah, wo war die für Köln? Ich glaube, war es Aachen? Münster. Ach, genau, ja, da haben wir uns mal getroffen. Ja. Ja, und konnten uns jedenfalls ein bisschen austauschen. Also auch ganz netter Mensch, der tatsächlich das hauptberuflich macht. Und ja, also der immer sehr großzügig auch mit unseren Winter-OPCs schon seit dem ersten Jahr dabei ist. Ja, X-Fans Rollenspiel. Hast du die Serie, wie weit hast du sie geguckt? Dritte Staffel, die vierte, die steht noch aus. Ja, bei mir hat es leider die Begeisterung nach der ersten Staffel aufgehört, beziehungsweise ich bin einfach nicht in die zweite Staffel reingekommen. Weiß nicht, ob es zu lange Abstand war oder. Okay. Muss ich nochmal irgendwann probieren. Ja, ich hatte es halt weggebinged quasi. Also, na, weggebinged ist jetzt auch nicht richtig, aber ich hatte mir zumindest regelmäßig die Folgen nacheinander weggeguckt dann. Also, 1 und 2 gab es ja dann damals schon. bei 3 muss man halt dann warten. Aber da geht es mir jetzt halt auch so, weil ich die jetzt auch inhaltlich ein bisschen schwächer fand als die anderen, konnte ich mich jetzt für die 4. nicht so begeistern. Also noch nicht begeistern. Ja. Vielleicht kommt es noch, aber da packt es mich aktuell halt auch nicht. Conspire RPG, also deutsche Version wird das sein. Die ist ja von Pro Indie herausgegeben. Sah grafikmäßig sehr nett aus, aber ich habe es noch nicht in der Hand gehabt, leider. Weil ja, bei Pro Indie muss man mal gucken, ich hatte halt davor gerade eine Warenbestellung gehabt. Mal wieder gucken, wann es sich wieder lohnt, da zu bestellen. Mhm. Schatten des Dämonenfürsten, die Luxusausgabe, ja, da können wir, glaube ich, beide von positiv berichten. Ja. Du hast es schon mal geleitet, wir haben es neulich gespielt, bis die Runde durch Corona unterbrochen wurde. Ja. Und die Luxusausgabe ist auch sehr, sehr schick. Die hatte ich auch einmal für den Verkauf. In der Tat, ja. Ja, und das System, klasse. Also, wer halt in Richtung D&D und einfach mag, das System bietet sehr viel. Ja. Und hat gleichzeitig halt diese Düsternis, die man bei Warhammer zum Beispiel auch findet. Genau, ja, wobei die gehen ja, also wollen ja noch einen Schritt weiter gehen mit der Düsternis, einfach weil die Welt, die ist einfach. Genau, also steht man vom hat Ende als festes Konzept, genau, du spielst halt 10 bzw. 11 Abenteuer, wenn du die Stufe 0 auch noch mitspielst. Ja. Nach jedem Abenteuer steigst du auf und in Abenteuer 10 geht die Welt quasi genau unter. Was du bis dahin erlebt hast, hast du erlebt. Hast du erlebt, ja. Ja, also schön, ich glaube, es gibt keine Option in dem Sinne, dass es darum geht, die Welt zu retten. Oder kommt ein bisschen auf Abenteuer halt drauf an, ne? Aber, also ich weiß es noch nicht, ich kann es nicht sagen. Also letzten Endes, es steht ja durchaus in den Einleitungstexten schon ein bisschen ermuntert drin, dass ja, man durchaus noch was drehen kann. Aber letzten Endes, ja, also... Solange es keine Würfel sind. Ja. Also das Prinzip geht im Prinzip halt dahin, dass die Welt steht halt am Abgrund und ja, kippt auch rüber. Ja. Ja, also deswegen, das ist eigentlich ein tolles Feierabendprinzip, beziehungsweise mir gehen lange Kampagnen sowas von auf den Sack. Und da sind ja auch quasi Zeitverzögerungselemente drin, die haben ja weder Hand noch Fuß, und von selbst ausgedachten Kampagnen möchte ich gar nicht jetzt reden. Da, also wenn man Spielleiter, wenn man ein bisschen kompatibel ist, dann weiß man ja, was der von einem will, dann gibt es auch keine. Ja. Also habe ich auch wenig von. Nee, da mag ich doch sehr diese kurzen Kampagnen, auch die sich aus einzelnen Versatzstücken, die du hier ja frei kombinieren kannst, zusammensetzen. Also die sich nicht, wo sich der Zusammenhang vielleicht erst ergibt, aus dem, was du spielst. Also wo der Zusammenhang vorher noch nicht festgeschrieben ist. So wie wenn du halt zufällig irgendwie den Plot weiterentwickelst. Ja. Oder ja, nehmen wir von mir das Beyond the Wall, was wir mal gespielt haben als Beispiel. Da ist ja auch nicht von vornherein halt ein Zusammenhang gegeben. Aber du hast halt, den Fluss oder die Fischer mehrmals an verschiedenen Stellen erwähnt. Und dadurch entsteht halt ganz von selber ein Zusammenhang, wie man das dann einbringt. Genau. Ja, und beim Abenteuer selbst, das kann ja auch noch durchaus dynamisch während der Zeit dann wachsen. Das kann man ja immer noch als Spieler dann immer noch anpassen, je nachdem, was die Charaktere, wie die reagieren. Das hat man ja auch hier mit dem Spiegel und diesem magischen Spiegel, wo wir dann reingesaugt wurden oder wo wir dann rüber gewechselt sind in eine andere Dimension, als meine Mutter da irgendwie die Schneiderin war und ich weiß nicht mehr genau, was das... Ach, das. Naja, das waren ja auch so Punkte, die sich da dann halt auch ich glaube, du wurdest ergeben haben. Du wurdest ja wieder rausgeholt, aber einer der anderen Charaktere ist... Ja. Rüber gewechselt. Ja, das ja. Da, genau. Ich hatte ja irgendwo was zum Hintergrund geschrieben. Genau. Da war halt doof für euch, dass ich vorher Purple Planet gelesen habe, glaube ich. Davon total. Aber du hast jetzt ja auch Purple Planet gespielt übrigens. Ja, ich habe auch Purple Planet. Genau, sein. Ich auch. Online. Wir haben die Flucht vom Purple Planet gespielt. Genau. Da ging so relativ schnell, weil es ein bis zwei Stunden Trichter ist. Leider für mich ein bisschen ernüchternd, weil es technisch nicht mein Laptop nicht ausreicht. Er kann zwar ab und zu tuten, aber So eine dauerhafte Sprechverbindung stabil zu halten, ist, findet er schwierig. Ja. Kann man pimpen, aber. Ja, kann man alles, aber. Für mich ist es fehlt beim Online-Rollenspiel trotzdem noch. Also dieses zusammen an einem Tisch zu sitzen, ist für mich klar, immer noch eines der wichtigsten Teile. Das kann man nicht ersetzen, auch die Gestik und Mimiken. Ja, für manche ist das gleichwertig, ich kann das ja auch verstehen, aber dass sie diesen Anteil nicht vermissen oder so, aber ich vermisse ihn. So, was haben wir noch? Aborea. Mittlerweile der 7. Auflage, staune ich selber. Ja. Mittlerweile ja nicht mehr quasi bei 13 Mann, haben sich selbstständig gemacht. Finde ich, ich mag Aborea sehr, finde für das Geld kriegst du ein tolles System. Auch ein paar freie Abenteuer, die du dann im Netz noch runterladen kannst. Es müsste halt besser supported sein. Das wäre schön, dir irgendwann mal auch vor, ein Science-Fiction-Aborea zu schreiben. Okay. Also leider geht es da sehr langsam voran, aber das Produkt als Einsteigerprodukt ist sehr toll, würde ich. Ja, du kriegst ja auch eine Karte mit und so. Das ist genau, die in Farbe, alles gedruckt. Also, du kriegst halt haptisch tolle Sachen, das ist relativ klassisch. Die haben in den Auflagen ja dann auch weitere Klassen mit reingebracht. Ich glaube, seit der dritten Auflage gibt es den Waldläufer mit dabei. Mhm. War ein bisschen auf Kritik reagiert. Und es sind in der Anfangszeit halt sehr viele kleine Abenteuer dazu entstanden, die man auch wirklich gut spielen kann. Ja, aber auf der anderen Seite würde ich das Neuling schenken. Ich glaube, ich würde doch zu Dungeons greifen, einfach weil es quasi mehr bietet noch. Also mehr freies Material, theoretisch auch mehr kaufbares Material und die größere Community hat. Wenn dann Jubi in die Community kommt und was fragt, dann kriegt er innerhalb von 10 Minuten eine Antwort. Ja. Das ist einfach ein toller Service. So, gut. Dann kommen wir zu den anderen Preisen. Dort wird verlost. Ich habe 6 tolle Preise rausgesucht. Nämlich New Hong Kong Story, ein Herbstlandem-Bundle, ein Ultima Ratio-Paket, ein Fantasy Age Titan's Grave und ein Fallout-Rollenspiel. Cool. Und ich darf wieder... Naja, du brauchst nicht würfeln. Oh. Ja, doch. Achso, doch. Klar, muss ich würfeln. Du musst würfeln, aber bevor du würfelst, gucken wir erstmal, wer auf dem zweiten Platz denn jeweils ist und eins der Preise kriegt quasi. Deswegen gibt es auch eine Übersichtsseite, die ich verbasselt habe schon. Da haben wir es. So, fangen wir an. Genau, ich muss glaube ich erstmal sagen. Ne, das kann ich am Schluss machen. Dann können wir bei Cyberrunner. Was habe ich denn hier gerade in der Hand? Ich habe gerade in der Hand 1W6 Freunde und der gestohlene Pokal von Kollegen Dr. Domani. So heißt auch sein Blog. Oder so ähnlich. Weiß ich, Doktore Domani? Doktore Domanis Archiv, ja. Und das ist ein Szenario für 1W6 Freunde, was mich sehr gefreut hat. Ja. Dass für 1W6 Freunde was dabei ist und auch, dass es so weit vorne ist. Also hat er super layoutet, sieht nach 1W6 Freunde aus. Ich habe es auch schon komplett gelesen und überlegt, es zu nutzen, nämlich für My Little Pony. Und ich sag mal, wenn man Jungpferde spielt, die vielleicht noch keine Schönheitsflecken haben, die halt noch zur Schule gehen, würde das, glaube ich, sehr gut klappen. Das heißt, 1W6 Freunde, der gestohlene Pokal. Genau darum geht's. Ein Pokal wurde gestohlen. Es gibt unter anderem eine Presserzuschrift an die Schülerzeitung ist die gerichtet. Oder erstmal, und es gibt eine Schülerzeitung-Sonderausgabe, die ist auch noch abgedruckt, genau. Ja. Da steht das drin und dann hat man noch den Erpresserbrief. Es werden verschiedene Komplikationen genannt, wie man quasi das Abenteuer in Häkchen steuern kann oder was man den Spielern entgegenwerfen kann. Je nachdem, auf welchem Pfad die sind, werden die verschiedenen wird der Tatort vorgestellt und es gibt verschiedene Verdächtige, sage ich mal, mit denen man sich befassen kann. Und dann wird die Auflösung präsentiert, wie es aufgelöst werden könnte. Man kann es also auch theoretisch noch ein bisschen anders auflösen. Fand ich gut gemacht. Hat mir sehr gut gefallen. Kommt quasi völlig wertefrei aus. Für 6 Freunde hat ja auch wenig Werte. Ja, also nicht schlecht gemacht. Dann gucken wir mal, was der gute Dr. Domani, welches von den Sechsen er gewinnt. Dann darfst du mal einen W6 schwingen. Jawohl. Gott, ich freue mich so. Endlich wieder würfeln. Die 2. Das ist das Herbstlande-Bundle. Super. So, jetzt muss ich aber noch was Herbstlande sagen. Ja, darfst du. Ja, das hat, wie gesagt, der Philipp geschrieben vom nerdigen Trash Talk, beziehungsweise von Nerds gegen Stefan. Einfaches W6-System. Er hat quasi, ich muss gerade überlegen, ob ich es aus dem Kopf noch hinkriege. Ich meine, du hast halt einen Pool aus W6en und eine 5 oder 6 ist ein Erfolg, eine 3 oder 4 ist ein Vorteil und eine 1 oder 2 ist nichts. Und du kannst auch zwei Vorteile wiederum zu einem Erfolg zusammenziehen. Also das, was in das ist so ein bisschen so an Star Wars orientiert, sage ich mal. Bloß halt nur mit W6 würfeln und und du kannst halt zwei Vorteile zusammenziehen zum Erfolg, was es da ja auch nicht gibt, aber was eigentlich keine schlechte Idee ist, was wir bei Vorhammer nicht auch mal so ähnlich gemacht haben, dem Star Wars Vorgänger. Ja, das Ganze bezieht sich auf eine Romanreihe aus dem Thorsten Loh Verlag, das mit Herbstlande Herbstlande losging. Dazu gibt es jetzt verschiedene weitere Romane, die in den Herbstlanden spielen und auch eine Anthologie. Habe ich mir für dieses Jahr vorgenommen, auch reinzulesen. Das Rollenspiel bezieht sich kaum sozusagen direkt auf diese, es ist hier keine Ortsbeschreibung dabei, keine Regionalbeschreibung. Es gibt schon so, es gibt wohl dann auch die September, die Oktober und die Novemberlande. Du kannst halt von den Septemberlanden in die Oktoberlande, aber nicht zurück. Mhm. Also es gibt quasi so einen zeitlichen Verlauf da. Ja. Oder nur ganz selten zurück unter Ausnahmen. Ja, also sowas wird da halt schon erwähnt und erzählt. Auch ein paar typische Gegner und so weiter. Quasi Rollenspiel in Buchform. Für Leute, die halt vielleicht mit Herbstland Spaß haben, könnte das ein erster Schritt ins Rollenspiel sein. Deswegen tolle Sache. Gleichzeitig ist es für den Thorsten Loh Verlag ein Experiment, mal in den Rollenspielmarkt zu schnuppern. Vielleicht hält man da ja länger die Nase rein. Mal sehen. Also das ist ein tolles Experiment. Wir haben ja nachher auch noch ein Werk für die Herbstlande. Ja. So. Ja, ganz kurze Anmerkung dazu. Den Thorsten Loh Verlag, den hatten wir ja auch schon zu Gast, unter anderem ja bei der Kekscon zum Beispiel. Also sie sind ja da auch mal vertreten. Bei der Kekscon waren ja unsere Nachbarn, wobei Thorsten Loh nicht dabei war. Nee, er selber nicht, aber der Verlag hat... Der wäre vertreten. Halt dieses Jahr mit dabei gewesen. Beziehungsweise, ja, die Kekscon, also am härtesten von allen Rollenspielhändlern hat es mich getroffen, glaube ich. Ja. Weil die Con-Saison, in der ich traditionell Geld verdiene, ist ja quasi dein Konzept, ist ja darauf aufgebaut. Der hat, glaube ich, am 14., also dem ersten Tag der, oder das war der dritte oder vierte Tag der Schließung angefangen, nämlich den Tag vorm Gratis-Rollenspieltag habe ich die Absage gekriegt, dass es nicht mehr aufmachen wird. Das wäre jetzt mein drittstärkster Umsatztag gewesen. Dann kam zwei Wochen später die Kekscon. Das war letztes Jahr der stärkste Umsatz. Mhm. Und einen Monat später die Conventus Leonis, der Braunschweiger Con, der hat dann zweitstärkste Umsatz. Also alle weggefallen. Immerhin die Kekscon wird ersetzt. Ja, und dazwischen auch noch ein weiteres Brot und Spiele und zum Beispiel auch die Red Lion Con, also die Tabletop Con. Also echt super ärgerlich, dass sie genau die Con-Saison, die wir hier in der Region haben, hat es genau weggehauen. Das ist, glaube ich, trifft andere, glaube ich, nicht so hart, die jetzt hier jetzt erst im Juni oder so ihre Cons haben. Die werden zwar teilweise auch nicht stattfinden, aber hat man vielleicht den Laden wieder auf oder keine Ahnung. Das hat, nachdem man schon viele Wagen gekauft hat, jedenfalls. Ja, das ist dann nicht ganz so prickelnd. Ja. Das stimmt. Also, gibt ja auch Läden, die so ein Konzept haben, dass du halt wirklich Waren kaufst auf Schulden. Wenn die denn nicht wieder raushauen kannst, dann stehst du echt am vom Ruin. Ich bin sehr froh, dass ich nur Geld investiere, was ich auch habe. Von daher. Sehr kluge Entscheidung, ja. Ja. So. Wie kam man da hin? Ach, Torsten Loferland. Ja, also für, ich hoffe mal, dass er im Oktober dann auch Zeit findet. Würde mich echt freuen. Das ist ja, der gibt es ein schönes Interview zum Beispiel bei Nerds gegen Philipp. Es scheint so ein Original zu sein, sag ich mal. Genau, das Bundle besteht übrigens aus dem Rollenspiel und dem ersten Roman. So. Ja, viel Spaß damit. Das war Dr. Dovani, dann nehmen wir ihn mal raus. Du kannst zwar dann ein Sechs benutzen und jetzt müssen wir erstmal gucken, wer den nächsten Preis gewinnt. Das wäre jetzt die Farbe aus dem Netz von D. Labeck. Und zwar ein cyberpunkiges Xulu-Szenario, die Farbe aus dem Netz, nicht die Farbe aus dem All, sondern die Farbe aus dem Netz. Also, ja, cool was genommen und angepasst, sag ich mal. Wurde übrigens jüngst mit Nicolas Cage verfilmt. Hast du das gehört und gesehen? Gehört habe ich es, gesehen habe ich es zum Glück noch nicht, weil offensichtlich habe ich meine Augen noch. Soll aber sehr gut sein. Also die Kritiken sind da tatsächlich überwiegend positiv. Ich bin gespannt. Ich kenne allerdings auch die Farbe aus dem All von die Fanversion von. Habe ich mal gesehen, ja. Wie heißt der? So ein philippinischer Name, glaube ich. Ja, ich glaube, Wu ist der Nachname. Wo es dann auch später das Crowdfunding gab für den anderen Cthulhu-Film. War das hieß ja nicht aber dann die Farbe Lila oder so? Ne, entweder hieß er die Farbe oder die Farbe aus dem All. Ich glaube, er hieß ach, nur die Farbe. Farbe. Ja, das kann auch, ja, stimmt. Genau, und der macht jetzt halt quasi seit Jahren ist dann so White Chip dran. Die Farbe Lila ist, glaube ich, ein Drama mit Whoopi Goldberg. Oh, das bezieht sich ja auf die Cthulhu-Traumlande. Mhm. Also bin ich sehr, sehr, sehr gespannt drauf, ob das, ich gehe mal davon aus, dass es irgendwann noch was wird, sie sind auch immer noch dran, aber jetzt hat der Hauptdarsteller zum Beispiel, glaube ich, gesagt, nach x Jahren, jetzt, dass er es doch nicht macht. Mhm. Also so ein Langzeitprojekt, sehr, sehr schwierig wohl. Naja, jedenfalls toll angepasst für Lovecraft-esque heißt es, glaube ich. Und ja, das kommt in diesem Jahr wohl auf Deutsch. Gibt es auch ein Crowdfunding für. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt aktuell läuft. Ich vermute mal. Das ist auf jeden Fall auch so ein kleinerer Verlag. Macht eine der Übersetzerinnen, die bei System Matters aktiv ist. Hm. Und die das erzählt, ziehen, schreiben. Wenn ich mich jetzt das nicht völlig durcheinander bringe. So, was hat er jetzt gewonnen? Der gute. Und das erwürfel ich jetzt. Dominik Ladek steht auch drauf. Gut, kann ich den Namen sagen. Die 6 ist das Fallout-RPG. Boah, cool. Das ist Englisch. Das wäre auch noch so ein Ding, was mich reizen würde, weil ich bin ja nur auch ein großer Fan der Spiele. Das ist hier bestellt. Ja, ich meine, es ist von Modifis. Relativ neu. Bin mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher, weil ich meine, es gab in letzter Zeit zwei Versionen. So eine Art vom Tabletop abgeleitetes Fallout-RPG. Jetzt gibt es, glaube ich, nochmal eine neue Version. Dann, nächste, zweite Platz, geh nicht in den Königsforst. Eine geh nicht in den Winterwald Aufmotzung für den Herbst quasi. Ja, Preis geht lustigerweise sozusagen an Herrn von der Forst. Ja, steht hier auch wieder komplett drauf. Also Marius von der Forst. Ein Erzählspiel zu Geh nicht in den Winterwald. Ein rheinländisches Szenario für das Erzählspiel Geh nicht in den Winterwald, genau. Ja, also ich meine, die Regeln sind ja super simpel bei Geh nicht in den Winterwald. Ja, stimmt. Das ist ja hier mit Lokalkolorit. Und Geh nicht in den Winterwald spielt eh mit viel Lokalkolorit. Sind eh meistens One-Shots, also bietet sich das natürlich an, das entsprechend umzuchangen und das auf den eigenen auf die eigene Region umzuwursteln. Hat er, glaube ich, ganz gut gemacht. Schöne, auch klassisch wie bei Geh nicht in den Winterwald, kleine Geschichte auf einem Drittel, bisschen Hintergrund, Charaktere auf dem Sechsel, sage ich mal, und der Rest ist, sind dann Szenen für das Abenteuer, die man im Abenteuer verwenden kann. Mhm. Ja, also für Geh nicht in den Winterwald, genau, richtig gemacht, toll ausgearbeitet. Ja, mit noch Hinweis auf, woher das Märchen kommt. Also Copyright-Hinweise auch alle beachtet. Ja, also schönes Ding. Gucken wir mal, was der Gute gewinnt. Jawohl. Jetzt reicht der W4 allerdings. Ja, schon in der Hand. Die 1. Das ist New Hong Kong Story. Jawohl. Die waren auch schon unsere Nachbarn beim KeksCon. Ja, das ist richtig. Und kann auch gleich was dazu sagen. Auch extra angereist irgendwo aus Baden-Württemberg. Ja, ich meine Nürnberg war es, aber demzufolge Bayern. Obwohl das die Franken nicht gern hören. Das stimmt. Ja, ist ein schönes Ding. Man spielt im Prinzip asiatische Schauspieler, die in verschiedenen Filmgenres unterwegs sind. Und dadurch kann man natürlich ganz unterschiedliche Szenarien aufbauen. Genau. Von Fantasy-Abenteuern bis zu anderen Sachen. Es gibt so, was in anderen Rollenspielen total doof ist, wenn du halt irgendwas nicht so gelaufen ist, wie es sollte, dass man sagt, ah, okay, ich glaube, wir müssen jetzt Cut machen, setzen und fangen nochmal von vor 2 Stunden an, ihr geht nochmal neu zur Burg oder so. Wäre im normalen Rollenspiel total dämlich. Aber hier gibt es das als quasi als Regieanweisung. Genau, ja. Ah, die Szene war scheiße, müssen wir nochmal drehen. Das kann also, man spielt natürlich dabei mit gewissen Ressourcen, klar, aber das kann natürlich sehr lustig sein dann in so einem Fall. Da kann ich mir das halt, da passt das halt dann doch gut. Also, was ich in anderen Rollenspielen mir nicht so vorstellen kann, kann da durchaus lustig sein. Ja, gespielt habe ich es auch noch nicht. Aber das, was ja unsere Nachbarn damals erzählt hatten über das Spiel, das war schon, also die sind ja auch echt mit Feuer und Flamme dabei und das also es klang echt sehr, sehr, sehr, sehr cool, ja. Ja, und ein kleines, was ein Geheimnis nicht, aber der Macher selber ist ja, arbeitet als Drucker und darf wohl nach Feierabend da ein paar seiner Sachen drucken. Und deswegen sind die von den Handouts und Sachen, was da drin ist, total viert und ausgestattet. Also der eine staunt darüber, dass da irgendwelche chinesischen Essstäbchen drin sind. Und vor allen Dingen, das sind ja nicht nur irgendwie billigen Essstäbchen, ja, nur 15, da sind ja wirklich richtig geschnitzt und graviert und gemacht und getan. Richtig geile Dinge. Und da sind halt auch 7 bis 8, also bei den Abenteuern, die so zwischen 14 und 20 Euro kosten, da sind dann auch teilweise 7 bis 8 wirklich coole Karten dabei, großformatig. Also kriegst du da wirklich viel für dein Geld, was halt auch nur realisierbar ist, weil man es halt aus Liebe zum Hobby druckt, sage ich mal. Würde Ulysses das drucken, dann würden die da wahrscheinlich 50 Euro für nehmen müssen. Ja. Weil sich da irgendwer von Hand hinsetzt und das halt von Hand hinten einsortieren muss oder so. Der hat halt auch die Qualität, ist halt, also das ist auch echt, der, also für den Preis allein schon ist echt der Wahnsinn. Ja. Kann man richtig anders. Genau, und ich glaube, wenn man so in Richtung Pulp-Abenteuer was spielen möchte, kann das auch ein guter Ideengeber sein. Ja. Ja, das ist ja auch noch. Und außerdem noch lobenswert zu jedem der gratis Rollenspieltage, also zu den letzten 3, solange es sie gibt sozusagen, haben sie ja immer so einen quasi auffaltbaren Bogen mit Abenteuer gemacht. Stimmt, also auch das finde ich natürlich hoch unterstützenswert. Ja. Und ich kann auch sagen, ich habe ja damals die komplette Auflage gekauft. Das nicht, aber ich habe, damit sich das für die auch wirklich lohnt, habe ich halt hinterher alle Bücher, die sie noch da hatten, habe ich halt aufgekauft. Und ja, ich glaube, bis auf ich glaube, einen Satz habe ich noch, aber dann sind sie wirklich alle. Mhm. Ja, okay. Und ich freue mich schon, wenn ich da wieder Neuheiten kaufen kann. Ich glaube, sie sind auch auf dem also wären theoretisch auf dem KeksCon gewesen und ich hoffe, es passt für sie auch im Oktober. Ja, sehr schön, würde mich auch freuen. Also Spiel hätte es auch verdient, glaube ich. Auf jeden Fall. So, dann sind wir mit New Hong Kong Story durch. Und habe ich was zum Kürbismarkt gesagt? Nein. Nein. Der kommt von André Frenzer, aka Sian Hui, kennen wir auch den Blog, für Beyond the Wall geschrieben. Eins von 2 Gewinner-Szenarien für Beyond the Wall. Kürbismarkt, ich fand ihn nicht ganz so stark wie das andere Szenario. Man hat quasi so einen Herbstmarkt, wo man verschiedene Sachen auch auswürfeln kann. Wie das für Beyond the Wall typisch ist. Ja. Genau, also man hat fahrendes Volk, man hat ein wo man halt bestimmen kann, was ist da die Attraktion. Man hat Kürbisschnaps, der halt bestimmte Farbe, Geschmack etc. hat, kann man alles auswürfeln. Und wir haben, das ist glaube ich so auch so ein Brauch in Bayern, habe ich jedenfalls mal bei der Sendung Quer gesehen, ein Kürbisgeist. Also in Bayern ist natürlich kein Kürbisgeist, sondern halt ein außer Typ, der halt den Leuten verkleidet ist, den Leuten Streiche spielt. Du meinst den, der sieht ja richtig ultra fies aus. Ja, genau. Irgendwie Krampel, Krampen, irgendwie so ähnlich. Ja, ja, ja. Ja, ja. Genau. Und zum Schluss wird er von den Jugendlichen durch die Gassen gehetzt und eingefangen. Genau. Und meine Kritik wäre jetzt sozusagen, das Einzige, was hier wirklich Handlung ist, ist halt dieses Einfangen von dem Geist. Das andere ist so ein bisschen Schauplatz, ich nenne es ja auch Schauplatz, okay. Also er hätte noch ein bisschen mehr Handlung einbinden können. Mhm. Bei, du hast ja den Goblin-Markt in dem einen Abenteuer, der ist noch ein bisschen, sag ich mal, lebendiger. Oder der könnte auch für sich selber stehen, sagen wir es mal so. Ja. Und der Herbstmarkt, der Kürbismarkt, den würde ich jetzt nicht solo benutzen, sondern zum Beispiel würde ich den als Rahmen nehmen für das andere Szenario. Krampus. So. Krampus, ja, genau. dass ich halt quasi das als Hintergrund nehme und das andere Szenario, was wir gleich vorstellen können, halt als Hauptszenario nehme. Ja. Dann machen wir doch mit dem auch direkt weiter. Das ja. ist, glaube ich, eh das nächste auf der Liste. Das ist der Basiliskenball. Der ist von Kai Dramdani. Mhm. Auch ein Doppelgewinner. Der hat nochmal gewonnen. Sagen wir gleich was zu. Und beim Basiliskenball, der könnte halt während des Herbstes gespielt werden, geht es darum, dass die Dorfjugend quasi einem Wettkampf nachgeht und es halt für die Kategorie Sport, genau. Und mit einem nachgemachten Basiliskenei quasi ein Spiel gegeneinander spielt, aber auch ein bisschen Rugby oder Bloodball-mäßig. Und dann hat er so Ereignisse wie W6, was passiert beim Anstoß, wer ist der Spielverderber, W6, W4, das Endspiel, wo es das Nest versteckt. Achso, man muss ja das Ei ins Nest tragen, genau. Dann, was gibt's für einen Twist? Was sind die Geschenke bei der Siegerehrung? Was ist der Trostpreis für die Verlierer? Und dann halt als Regeln halt auf einer Fünftel- oder Sechstel-Seite sind die Regeln, wie man das Spiel halt spielt, was halt eine Geschicklichkeitsprobe, wo eine Stärkeprobe nötig ist oder wie man noch so Spielzüge gestalten könnte. Ja. Könnte ich mir halt vorstellen, dass das halt das Hauptereignis auf diesem Markt ist und dann hat man da den richtigen Rahmen. Ja, kann man kombinieren. Ja. Und dann hatte ich noch so als Idee, weil ich wollte online eine Runde anbieten, dass man quasi das macht und die Gewinnergruppe, die das Ei ins Nest legt, bekommt dann die Ehre, sozusagen eine die Dorfschönheit quasi auf ihre Hochzeit zu begleiten. Weil die Dorfschönheit auf ihre Hochzeit zu begleiten. Ja, und zwar wird die von einem Adligen geheiratet. Und das ist wiederum ein Abenteuer aus dem Beyond the Wall Grundregelwerk. Ah, okay. Müssen die Szene nur gewinnen, sonst haben sie Pech gehabt. Aber nee, werde ich wahrscheinlich so anbieten, wenn sie es halt tatsächlich nicht gewinnen, kriegen sie halt ein anderes Abenteuer. Ja, ja, harte Bedingungen. Ja, ich sehe schon. Wobei ja. So, dafür können wir mal den Preis auswürfeln. Mhm. Muss ich nochmal kurz gucken, was wir jetzt haben. Das sind 3 Stück. Also W4 kannst du auch wieder benutzen. Der kreist schon. Wir haben die 3. 2, 3. Das wäre dann Fantasy Age Titans Grave. Jawohl. Ja, Fantasy Age, Dragon Age. Hast du auch schon mal Probe gespielt? Ja, Dragon Age haben wir mal gespielt. Das legendäre Spiel, wo ich aus der Spalte nie wieder rausgekommen bin. Richtig, ja, und in die Spalte gestürzt bist nach einem missglückten Kletterversuch. Und wahrscheinlich, ihr nicht krepiert bist, man weiß nicht. Das Ende ist offen. Vielleicht kann man. Offen. Aber ich glaube, ihr seid am Ende auch elendig krepiert, das wäre noch nicht so schlimm. Ich kann mich nur an diese legendäre Szene erinnern halt. Ja. Dann noch versucht, das zu befreien und dann ging das auch noch schief. Also Fantasy Age hat ja, also wir haben vorgefertigte Charaktere gespielt. Und wie das so ist, hat natürlich keiner ein Seil dabei gehabt, sondern nur jeder hatte wahrscheinlich einen Wanderstock oder sowas dabei. Aber naja, wie das. Und Fantasy Age hat halt die Besonderheit, dass du halt Punkte generierst, mit denen du besondere Aktionen machst, wenn du ein Pasch würfelst. Und das ist zum Beispiel dann für 1 oder 2 oder 3 Punkte. Kannst du jemanden 3 Meter stoßen. Da wir vor dieser Schlucht standen und die Gegner von der anderen Seite kamen, also uns quasi in Richtung Schlucht stoßen konnten, landete ich ganz schnell da unten. Und da stellten wir fest, dass die Focal Factory-Charaktere kein Seil hatten. Und auch nach mehreren Versuchen und ich glaube einem Beinbruch meinerseits, beschloss man dann, okay, wir müssen erstmal weiter die fragliche Person retten und auf dem Rückweg können wir nochmal nach dir gucken. Das konnte man, glaube ich, auch auswürfeln, ne? Dass du auch dann so eine Schadenstabelle hattest, wo du dich verletzt hast. Und was war dafür, glaube ich, auch noch? Ah, das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, ob es dafür auch eine Tabelle gab, aber es kann gut sein. Ja. Genau, da gab es noch einen Beinbruch, den gab es. Grundsätzlich aber ein sehr schönes, das war noch Dragon Age, sehr schönes System, weil du halt, gerade in unserer einen Runde, wo die Spieler manchmal sehr, sehr viel planen vorab, bevor sie irgendwas würfeln, ist das halt sehr vereinfacht, wenn du halt erstmal würfelst und dann, okay, ich habe einen Pasch, jetzt kann ich was Besonderes machen. Ja. Das hat in der Runde auf jeden Fall sehr gut gepasst und grundsätzlich halt auch ähnlich wie Shadow of the Demon Lord, ein sehr einfaches System, ein schönes Feierabendsystem und durch diese Mechanik, die halt im Prinzip nicht nur beim Kampf, nicht nur beim Zaubern, sondern auch bei alltäglichen Proben funktioniert, dass man was halt die Zeit halbiert, eine bessere Qualität schafft oder so, das ist eigentlich ein cooles, einfaches, schnelles System. Und kommt ja, kurz überlegen, ja, darf ich auch schon sagen. Ich hatte neulich eine Unterhaltung mit Mario Trunt per Facebook. Hat er alles Mögliche erzählt. Ich weiß gar nicht, wir haben ja schon früher bei Pathfinder mal zusammengearbeitet und so weiter. Ich hatte ihn eigentlich wegen was zu verlosen angefragt und hat irgendwie Nein gesagt. Aber irgendwie war er gerade in Plauderlaune. Und ja, jedenfalls also erzählt er mir das auch, dass dann demnächst Fantasy Age 2 kommt und er das auch rausbringt. Ich das aber auf keinen Fall weiter erzählen soll. Deswegen musste ich gerade überlegen, aber mittlerweile ist das offiziell. Okay. Genau, da kann man gespannt drauf sein. Das ist leider ein System, was nicht so gut läuft in Deutschland, obwohl es ist halt. Ich hatte es ja, glaube ich, damals als Beispiel genommen mit der Uhrwerk-Unterstützung, dass dann die Gefahr sein könnte, man unterstützt Uhrwerk, aber soll auf Banner verlegen, halt solche tollen Systeme hinten über. Und wenn Mario ein gutes System hat, dann ist es auf jeden Fall Fantasy Age. Das würde ich als System mit am besten finden. Trutwang Chronicles, es hat zwar, glaube ich, einen tollen Hintergrund, aber das System ist halt nicht so toll. Ja, also wenn man von DSA kommt oder so, dann ist es vielleicht, kann man es verkraften, sage ich mal. Wenn man von DSA kommt, dann ist vieles toll. So, dann haben wir noch zwei Preise und ich merke gerade, dass der Kürbismarkt ist irgendwie hier reingerutscht, hat noch gar keinen Preis gekriegt. Das war ja, Hong Kong Story war ja für Geh nicht in den Königsforst. Okay, richtig. Kein Problem. Wir haben nämlich jetzt noch zweimal denselben Preis, das heißt nämlich ein Ultima Ratio Paket. Ich sprach es vorhin schon an. Ja. Science-Fiction-Rollenspiel basiert auf W4. Fazit meiner Rezi war, System würde ich jetzt so nicht, fand ich nicht so gut. Es gibt jetzt eine zweite Version, vielleicht ist die dann auch gelungener. Also erstens, nicht so gut heißt, man kann es trotzdem noch toll spielen. Ne? Das ist gar kein Problem. Also das würde jetzt aber nicht zu meinen Favoriten zählen. Sagen wir so. Ja. Der Witz dabei ist halt, dass es halt nur W4 benutzt. Das hat halt schon einen gewissen Charme. Aber der Hintergrund, der Hintergrund zähle ich zu einem der besten Science-Fiction-Hintergründe für Rollenspiele, wohlgemerkt. Es ist sehr Sandbox-artig. Die Bände beschreiben manchmal sehr detailliert bestimmte Details. Also man hat quasi nicht das große Ganze, so wie bei DSA vorgeben. Aber du hast was weiß ich, die haben so eine Art, wie das jetzt in China ist, auch so ein Personenranking mit wie viel Einkommen und sozialen Status Social, und so. Das wird dann halt da auch auf 4-5 Seiten beschrieben. Generell hast du da in der ersten Auflage immer dünne Bücher, die 13 Euro kosten, die dann, was weiß ich, einmal die Hauptwelt beschreiben, dann hast du einmal das Regelbuch logischerweise, dann hast du das Buch für den Mond, das ist quasi so eine Strafkolonie und gleichzeitig so ein Cyberpunk-Setting. Dann hast du einmal ein Buch für die Raumer und Transporter, also quasi wie wenn du da in dem unterwegs bist. Mhm. Und deswegen hatten das war auch der Grund dafür, dass sich Würfeld und ich ja mal entschlossen haben, haben ja lange Zeit Anthologien gemacht und wir wollten ja unbedingt mal eine Rollenspiel-Anthologie machen und deswegen haben wir uns Ultima Ratio ausgesucht, weil wir das, glaube ich, beide sehr gut fanden. Mhm. Und mittlerweile sind wir schon einen zweiten dran. Ich lese gerade Kurzgeschichtenkorrektur dafür. Ja, kommt auch demnächst raus. Da will ich jetzt nicht verschweigen, dass das sozusagen, dass wir da so ganz, ganz am Rande mit drin hängen. Ja, spendiert hat es trotzdem immer noch der Nikolas, der, ja, das war auch eine sehr schöne Begegnung auf Heizkon, also mit dem, also erstmal war ich sehr dankbar, dass er nach kurzem Mailverkehr gesagt hat, klar lege ich deine Dungeon Slayer Sachen aus. Hm, ja, stimmt, das war. Und ja. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Und zum anderen kann man echt toll mit dem erzählen. Haben doch einiges geschnackt da auch. Ja, kann man auch nur viel Erfolg wünschen. Die neuen Sachen sind übrigens Hardcover, immer noch sehr günstig erhältlich. Also wenn man zum Beispiel bei Star Slayers, du hast im Prinzip schon ein spielbares Ding. Von der Hintergrundwelt ist relativ wenig verraten. Im Prinzip würde ich jetzt heute Star Slayers spielen wollen, mir das System Star Slayers nehmen und dazu den Hintergrund von Ultima Ratio rauspicken. Schon hat man eine sehr runde Sache, die auch zudem nicht viel Geld kostet. Ja. Okay. So, das Ganze kriegt von Kai Randami sein zweites Werk, ein Cyberpunk-Szenario Ice Without Face. Das Ganze kriegt aber nicht er, weil er gesagt hat, den zweiten Preis spendet er. Und zwar an S. Streethold. Der hat auch einige Einreichungen, die auch übrigens toll sind, aber halt nicht um die ersten drei gekommen sind. Genau, und dann bleibt ja noch der André übrig, der kriegt dann auch das Ultima Ratio Paket. Herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, er hatte es. Der wäre auf jeden Fall so ein Favorit, dass er es schon mal irgendwann gewonnen hat. Weil sehr nett, Ultima Ratio jedes Jahr zwei, drei, meistens immer drei Pakete spendiert. Mhm. Die auch sehr wertig sind. Also. Ja. Aber ich glaube, mittlerweile sind auch wieder mehr Hardcover dabei, also es ist tatsächlich mehr zweite Auflage dabei. So, dann sind wir mit den Preisen durch. Alles klar. Ende des ersten Teils.